O Jesus, mein Heiland, nah dich zu mir und höre doch jetzt auf mein Flehen. Ich beuge in Demut vor dir meine Knie und bitte dich bei mir zu stehen. Näher zu dir, Herr, näher zu dir. Hilf mir zu tun, das, was dir nur gefällt, was auch die anderen sagen und tun. Ich möchte nur näher zu dir. O Jesus, mein Heiland, ich bin nun dein, ich will dir mein Leben nun weihen. So mach aus mir etwas ganz nach deinem Sinn, ich leb ja für dich nur allein. Näher zu dir, Herr, näher zu dir, zu tun, das, was dir nur gefällt, was auch die anderen sagen und tun. Ich möchte nur näher zu dir. Und wenn ich vom Feinde werde bedroht, oh, hilf mir dann feste zu stehen. Wenn schwach auch die Stimme zu dir steigt empor, ach, höre doch stets auf mein Flehen. Näher zu dir, Herr, näher zu dir, hilf mir zu tun, das, was dir nur gefällt, was auch die anderen sagen und tun. Ich möchte nur näher.